Ein Forscherteam des ICE-Instituts der Staatlichen Akademie der Wissenschaften Koreas entwickelte eine Meereswasserreinigungsanlage. Diese Vorrichtung hat über 20% niedrigeren Stromverbrauch als die von den hochentwickelten Industrienationen und wenige Herstellungskosten. Da sie durch die semipermeablen Membranen mit den Löchern von 1 Nanometer Durchmesser, unter anderem Salz und Ionen im Wasser, zu 99,5% beseitigt, weist das Produkt höhere Wasserqualitäten um als Trinkwasser auf. Die Meereswasserreinigungsanlage hat Tagesproduktionskapazität von 10.000 Liter und macht das Meereswasser mit hohem Salz- und Planktongehalt sauber, das dann als Trinkwasser genutzt werden kann. So trägt sie zur Verbesserung des Volkslebens bei und ist auch wirtschaftlich von großem Vorteil.